Hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! In der Ukraine wird viel demonstriert, worauf der Staat mit Härte reagiert. Janukowitsch wird immer gestresster und schlägt fester auf die Protestler. Sie müssen nur den Knüppel durch die Fresse ziehen und dann den kleinen Klitschko durch die Mangel drehen. Dann erscheint sofort der Putin und dann rücken alle auf und schon geht die Freiheit rauf. Auf Deutsch! Abgehört Chips in Wasserkochern aus China. Drei Chinesen mit nem Kopfhörer. Und Uruguay legalisiert Marihuana. Scheiß auf Holland, wir fahren nach Uruguay. Das einfach SWR3.